Abschnitt 28 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der sterbende Schwan, Teil 4. So ergriff Absalom unangefochten Besitz von der Stadt, von der Burg, von der königlichen Würde, von den Herzen und Köpfen seiner Untertanen. David war ausgelöscht, kein Schatten von ihm verdunkelte den Sonnentag, nichts ätzte Rost auf den Schimmer von Absaloms Krone. Gar nichts, aber doch, da war noch der Haremsauswurf, die 10 Kebsweiber, die David zurückgelassen, ein Mahnen seiner Gegenwärtigkeit. Steinigt die Königshuren, ersäuft die geilen Katzen, stürzt die schnatternden Vögel, das Ungeziefer, das dem Volk das Blut aussaugt, vom Dache auf die Straße. Alle waren entrüstet, die Weiber voran, besonders die, die manchmal vom Mitleid des Harems Abfälle aus der Hofküche oder sonstige Bettelgunst erhalten hatten. Zitternd, zusammengedrückt, unflügge Strandvögel im versandeten Nest ahnten die von aller Welt Verworfenen das Meer der Verachtung und der Missgunst, das sie umbrandete und zu verschlingen drohte. Aber der weitschauende Ahithophel wusste Besseres, was ihnen Rettung brachte. Die Anwesenheit der Kebsweiber sollte dem entflohenen König den Schein der Herrschaft aufrechterhalten. Dieser Nimbus musste zerstört werden. Zerstreut durch eine Tat, die zugleich die völlige Demütigung Davids bedeutete, seine Majestät wegblies, ihn in seiner Hausehre tödlich beschimpfte, unter die Niedrigsten der Niedrigen stellte und Absalom unwiederbringlich von ihm löste. Denn Ahithophel als einziger ließ sich vom Rausch der Stunde nicht betäuben. Der Freund des Königs wusste, dass man nur mit gesammelter und ganzer Energie das schwere Beginnen vollenden konnte. Zaudern, plaudern und schaudern ist die Trikolore des Untergangs. Man hatte gewonnen, man saß auf dem Zion, der Feind war flüchtig. Aber dieser Feind hieß David, David immer noch, und Joab und Abisai und wahrscheinlich Zadok und Abiatar und bestimmt, oh, sehr bestimmt, Königin Bathseba. Ganze Arbeit und mit Erschauern in stummer, atembeklemmender Ergriffenheit, aber auch von Wellen der Neugier, der sinnlichen Erregung, vom plumpen Kitzel und lüsternen Behagen übersprudelt, wohnte das Volk von Jerusalem einem nie geahnten, unausdenkbaren, grandiosen und verruchten Schauspiel bei. Auf dem Dache des Palastes hatte Ahithophel ein Zelt errichten lassen, offen dem Anblick der Straße. Dorthin hatte man die 10 Frauen zusammengetrieben. Absalom, der König, Absalom, der Mann, trat mit festem Fuße ein. Herrschaft ergriff er auch über das verborgene Geheimnis und die Ehre des Vertriebenen. Vor den Augen von ganz Israel ging er ein zu den Frauen seines Vaters. Das war eine unruhige Nacht. Sinnlichkeit und Unzucht feierten in den Häusern, in allen Winkeln und Ecken, auf den Dächern, auf den Gassen. Man war aufgewirbelt, lachte verzückt, sprach mit hastiger, ausmalender Andeutung von den Vorgängen im Palast. Aber jedenfalls einen stärkeren Beweis des völligen Sieges gab es nicht. Wer diese Schändung wagte, musste seiner Sache ganz sicher sein. Die Kühnheit seines Frevels gab ihm noch mehr Ansehen, gewann die etwa noch zaghaft zurückhaltenden Gemüter. Am anderen Morgen war die letzte Spur von David in Jerusalem erloschen. Der kleine Teil seines Harems, den er nicht mitgenommen auf der Flucht, war verschwunden, aufgesogen und untergetaucht im Besitz des Nachfolgers. Absalom hatte seinen alten Ruf auf das Beste bewährt. Kichernd raunten es sich die Mägde am Backofen zu, die Frauen in den Stuben und öffentlichen Bädern. In dieser Nacht hatte er die wenigen, die sich zu seinem Vater hatten bekennen müssen, durchaus erobert. Die 10 Kebsweiber waren von seinem Recht und seiner Kraft überzeugt. Mit Leib und Seele gehörten nun auch sie zur Partei der Absalomiten, besonders mit dem Leibe. Hätte Absalom auch dem zweiten Ratschlag Ahithophels zugestimmt, so hätte Bathseba sich und den jungen Salomo nur gleich erwürgen können, um dem Tod durch die Hand des Henkers zuvorzukommen. Ganze Arbeit, nicht nachlassen. Der Visier wollte selbst aufbrechen mit der schnell zusammengerafften Mannschaft. Auf 12.000 etwa rechnete er, die im ersten Taumel sich mit dem Feldgeschrei »Glück zu dem König Absalom« betäuben und ihm folgen würden. Ein schneller Nachtmarsch hinter David her. Ehe der vom Schrecken sich erholen Freunde, Bundesgenossen sammeln kann, wird er erfasst. Er ist müde, vom Schlaf benommen, von der Reise abgespannt, wie eine Windsbraut stieben die auserlesenen Krieger über ihn her. Seine schwache Begleitung flieht, verwirrt, verworren. David bleibt allein. David bleibt ein kühner, kluger, tapferer Plan. Auch Absalom leuchtete das ein. Er wäre ihm schnell gefolgt zu seinem Heile, wenn er noch so unbefangen die Dinge und Menschen gewertet hätte wie ehegestern. Aber inzwischen war er König geworden. Das aber ist ein schweres Fieber. Noch war seine Stellung nicht befestigt und gesichert. Aber das Eitergift der ungalanten Königskrankheit zehrte schon an ihm, das Misstrauen. Ein König ist niemandes Freund, niemand ist der seine. Allenthalben umspinnen ihn lauernder Verrat und Scheelsucht. Sein Weib, seine Kinder, der Thronfolger voran, sind seine schlimmsten Gegner. Sie gönnen ihm das frohe Recht des Spitzenrittes nicht. Sie ducken sich seinem Spruch, aber sie trachten, ihn unversehens zu überholen. Wohl weiß er es, fühlt sich vereinsamt und verfolgt, doch ist es unabwendlich. Man kann nicht zugleich Höchstes sein und Höchstes haben. Herrschaft oder Liebe, beides wird keinem gewährt. Die Fürsten stehen außerhalb des Kreises stillfriedlicher Menschen, deren niederes Glück sie meiden und neiden, sich verwehren und doch begehren. Frost ist um sie, Frost in ihnen, ihr Herz, ihr Gehirn ist vereist. König sein ist eine ewige Winternacht. Dazu die immerwährende Angst vorm Sturz, vorm Aufruhr, vor den unheimlichen Gewalten der Tiefe, die man niederzwingen, ersticken muss, um sich selbst im Gleichgewicht auf schmalem Gipfelgrat zu halten und die doch losbrechen irgendwann. Irgendwo den Purpur zerfetzen, in den Abgrund reißen und die Fahne der vermeintlichen Freiheit aufpflanzen auf den Trümmern der zerschlagenen Tyrannei. Das unaufhörliche Beobachten und unruhige Spähen, ob sich ein Nebenbuhler um die Gunst des so eifrig gehassten, so schwer gefürchteten Pöbels zeigt. Fortwährend die Nervenschminke aus der Büchse der Leutseligkeit ins leichenfahle Gesicht geschmiert, fortwährend zureden und die Bestie kraulen und darauf achten, ob es nicht ein anderer noch besser versteht, aufpassen, dass keiner, auch der erste Ratgeber, der geniale Feldherr, nicht zu groß, dass er nicht mächtig wird, jeden ausnutzen bis zu seiner Erschöpfung und wegwerfen, wenn er es am wenigsten erwartet. Ahithophels Rat war gut, sehr gut, also befrage man Husai. Ahithophel musste merken, dass er nicht der Einzige, nicht unentbehrlich ist, dass der König handelt und entscheidet nach seinem Willen. Er hat uns nach Jerusalem gebracht, jetzt sind wir hier, König sind wir. Zähme deine Ungeduld, Ahithophel, lerne erkennen, dass du nur ein Handlanger bist. Dein Aufbrausen macht dich nur verdächtig. Dein Hinweis, dass man nicht säumen dürfe, nützt dir nichts. Wichtiger als alles ist, dass du selbst nicht zu viel Erfolg erzielst. Bäume dich auf, Ahithophel, aber beuge dich. Du hast gesprochen. Wohl? Man höre Husai. Der Arachiter kam, lächelte, lauschte, stimmte begeistert zu. Ein guter Gedanke, den der Meister aller Meister entwickelt. Ausgezeichnet, ganz vortrefflich. Nur ein kleines Aber, oh, ganz belanglos, dennoch vielleicht zu erwägen. Davids Gefolge ist tapfer und dem König ergeben. Sie werden kämpfen, es geht um ihr Leben. Überraschen wird man sie schwerlich. Ein Joab leitet den Rückzug, der weiß ihn zu sichern, Wachen auszustellen. 12.000 rechnet Ahithophel. Wundervoll. Und wenn's auch nicht ganz so viele sind und wenn sich unterwegs Memmen absondern, es bleiben immer noch genug, den Kampf mit Ehren zu bestehen. Wahrscheinlich wenigstens, sehr wahrscheinlich. Allerdings, das Gelände ist schwierig. Ein anstrengender Nachtmarsch schwächt, Davids Leute sind ausgeruht, kampferprobt, seine Söldner geschult, wetterhart, Bären, denen man die Jungen geraubt. Unsere Leute kann man in der Eile nicht genau mustern. Die Möglichkeit eines Fehlschlags ist gegeben, aber die ist ja stets vorhanden. Ahithophel hat ganz recht. Der erste Eindruck ist entscheidend. Aber wenn er nun ungünstig wird, wenn man nur etwas mehr Zeit hätte, dann könnte man ganz Israel aufbieten, von Dan bis Beerseba, das ganze Heer. Der König Absalom, der jetzt die Hauptstadt noch nicht verlassen kann, selbst an der Spitze, das ist das Wichtigste. Das ist der sichere Sieg. Und so über David her. Auf ihn und seine Leute. Sie würden kleinmütig werden, das ganze Volk gegen sie. Der allgemein anerkannte, beliebte, machtvolle neue König ihnen gegenüber. Vor seiner Erhabenheit würden sie die Waffen wegwerfen, sich ergeben. Und wenn sie selbst Widerstand leisten, so werden sie von der großen Zahl einfach erdrückt. Keiner bleibt übrig. Es dauert etwas länger, aber dafür ist es sicherer, absolut sicher. So überredete Husai listig den unerfahrenen Absalom, so blendeten ihn sein Dünkel und der Wunsch, dass Ahithophel nicht recht haben sollte. Er winkte dem falschen Freunde, der so scheinheilig ihm zum Lobe sprach, Beifall, und alle um ihn, die soeben noch Ahithophel auf das Höchste gerühmt hatten, nickten, wie der König nickte, und sahen den Abgewiesenen missbilligend über die Schulter an. Husais Vorschlag wurde einmütig angenommen. Der Divan geschlossen und die Nacht verlief statt auf einer Menschenjagd viel angenehmer bei Schmaus und Trank und Fackelschein, für alle sehr vergnüglich. Absalom erfreute sich seiner früheren Frauen und des molligen Zuwachses aus dem väterlichen Bestand. Sie zeigten ihre Künste, ihre Reigen, sangen und tanzten, und Davids Hauskapelle stellte die Begleitmusik. Schweigend hörten David und seine Getreuen den Bericht von alledem. Nichts verriet, wie der König die ihm angetane Schmach auffasste. Eine leichte Bewegung ging durch die Reihe der grauen, bärbeißigen, zernarbten und in der Kriegskunst erprobten Führer, als die Boten Ahithophels Plan erwähnten. Aber sie wussten sich zu beherrschen. Als aber das Ende kund ward, Husais Hilfe und Sieg, da überwog doch die Freude alle Zurückhaltung. Sie sprangen auf und lachten, jünglingsfroh. Sie wussten alle genau, wie Husai, Zeit ist Sieg. Doch der Wind konnte umschlagen, so wie sie waren, mit dem Tross des Hofstaates, Weiber, Kinder, Sklaven, Unnützes als Gepäck, des Nötigsten ermangelnd, waren sie keinem halbwegs ernsthaften Angriff gewachsen. Die bessere Erkenntnis konnte sich durchringen, Ahithophels Ansicht nachträglich die Oberhand gewinnen, sie mussten die kurze, ihnen verschaffte Atempause nutzen. Einen festen Stützpunkt brauchten sie. Hilfsmannschaft, Proviant und Waffen. Der Kriegsrat war kurz und einhellig, in Davids Lager gab es keine Eifersüchteleien und keine Zauderer. Die Jahre der Gemeinsamkeit und die Gewöhnung hatten gesiebt, geläutert, geschweißt. Die Not der Stunde war Gebieterin. Rasch wurde alles zusammengerafft, Aufbruch. In Eilmärschen nach Nordosten, aus dem unsicheren Benjamin heraus, entschlossen über den Jordan, hatte Juda, der Süden, seinen Stammesfürsten verleugnet und verraten, so musste man beim Norden bei Israel Zuflucht nehmen. Waren Hebron und Jerusalem abgefallen? So war der Königssitz der Israeliten Mahanaim, wo ihr letzter selbstständiger Herrscher, Sauls Sohn Eschbal, residiert hatte, der gegebene Zufluchtsort. Die Wahl erwies sich als richtig. Freundlich und hilfsbereit nahm die Stadt den König und seine Gefolgschaft auf, und so stark war der Ruf des großen Fürsten, der das Reich geeint und seine Grenzen in bisher ungeahnter Weise erweitert hatte, so sehr hatte seine rücksichtslose Politik aus Blut und Eisen mit Frömmigkeit verbrämt Gewalt über die Gehirne der Menschen gewonnen, dass selbst die unterdrückten Völker im Banne seiner früheren Erfolge blieben und ihm jetzt zur Seite standen. Sobi, der Landpfleger der Ammoniter, der als Vasall Davids im wiederaufgebauten Rabba wohnte, meldete sich zur Stelle. Sein Bruder Hanun ließ einst den Gesandten Davids zu Schimpf die Bärte halb abscheren und die Kleider hälftig abschneiden. Dadurch entfesselte er den Rachefeldzug, der mit der Unterwerfung seines Volkes, der Zerstörung von Rabba, mit seinem eigenen Tode, mit der Zerstückelung der Bewohner der Hauptstadt unter Sägen, Keilen und im Ofenfeuer endete. Sobi hatte also einige Ursache zu feindseligen Gefühlen gegen den Vernichter der Souveränität seines Geschlechtes, den Massenmörder der Ammoniter. Und doch stellte er sich als Erster in Mahanaim ein. Mit ihm Machir aus Lödabar, in dessen Hause einst der letzte Spross Sauls, Meribal, Unterschlupf gefunden hatte, bis David ihn der besseren Beobachtung wegen nach Jerusalem holen ließ. Als dritter ein Großgrundbesitzer aus Roglim im Gilead, ein 80-jähriger, hochangesehener, fast unabhängig auf seinem unermesslichen Besitz schaltender Mann mit Namen Barsilei. Sie schafften sofort allen Heeresbedarf heran. Bettzeug, Decken, Töpfe, irdene Geschirre, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, Grütze, Honig, Sahne, Schafe, Kuhkäse. Wichtiger aber noch war das Beispiel, das von ihnen ausging. Die Truppe Davids füllte sich auf. Die Stämme des Nordens, schwerfällig und weniger beweglich als der immer unruhvolle Süden, hielten an Eid und Gelöbnis fest, und von den fernen Grenzen her lief Stunde um Stunde die Zusicherung unverbrüchlicher Treue und Bereitschaft. Denn dort befanden sich Mannschaften, die David in das tributpflichtige Gebiet gelegt hatte, in die Städte der Moabiter, Amalekiter, Edomiter, und nach dem siegreichen Kampf gegen den König Hadadezer von Zoba sogar in das ferne Syrien bis nach Damaskus hin. Diese von der Heimat abgeschnittenen, auf den engeren Zusammenhang untereinander angewiesenen Männer, Soldaten und Beamte zumeist, fassten den nationalen Gedanken ganz anders und viel inniger auf als die Volksgenossen zu Hause. Den Auslandshebräern war das Wort Juda Israel das Heiligste ihrer Gebete. Der Name David bedeutete ihnen das Symbol der Größe des Vaterlandes, das sie auf schwerem Posten vertraten, und zugleich einen Klang der Heimat und der Sehnsucht nach der Heimkehr. In Jerusalem blieben die Dinge nicht verborgen. Absalom und die großtuerischen Jünglinge um ihn suchten zwar von Husai aufgestachelt durch Spott und Hohn und in der Geringschätzung des Feindes jede Besorgnis zu betäuben. Man würde diese Hungerleider, die Siechen, Knochen, Dürren, Greise, mit dem Fliegenwedel aufscheuchen und verjagen. Aber man bot nun doch in Eile das Heer auf, gewann Amasa, einen echten Vetter Joabs und Abisais, als Feldmarschall, was einen vorzüglichen Eindruck machte, und zog so schnell wie möglich David und den Seinen nach, lärmend, fröhlich, siegesgewiss und im Vorhinein trunken vom süßen Wein des Triumphes. Absalom gab sogar schon eine Siegessäule in Auftrag, einer aber fehlte im Hauptquartier, Ahithophel. Kein Schade drum, ist man den alten, den mürrischen Besserwisser und eingebildeten Klugschnacker los. Absalom wird's schon allein machen. Ahithophel hatte nach seiner Niederlage gegenüber Husai noch einige Tage sich verweilt. Er sah den unheilvollen Verlauf des Königs Überheblichkeit und die seiner Umgebung. Es duftete nach Festen, Protzen und Prahlen, statt nach Ernst, Nüchternheit, Arbeit. Der Norden blieb fest, das unheilvolle Ende rückte mit raschen Schritten entgegen. Der Freund des Königs wusste es, das Spiel ist aus. War er kurzsichtig gewesen, so war er doch zu stolz zur Reue. Der Gang zu David war ihm, trotz allem, was geschehen, vielleicht offen. In gefährlicher Lage sind selbst Könige zu vergeben und zu verzeihen bereit, bis auf Weiteres. Aber auch dies bis auf Weiteres war der Weisheit Ahithophels nicht verborgen. Er verschmähte es, sich zu demütigen, abermals die Front zu wechseln, verspielt, vertan. Handle und benimm dich nicht als kläglicher Feigling, suche dich nicht in Sicherheit zu bringen, gib ein Beispiel, sei ein Mann. Ahithophel sattelte seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt. Er beschickte sein Haus, dann schlang er die Schnur um den Hals. Und er ward begraben in der Gruft seines Vaters. Bathseba aber hob, als die Meldung kam, nur langsam den Kopf. Fest über die schwarzen Haare strich sie das wollene Tuch. Es knisterte um sie wie Funkentanz. Geradeaus blickte sie, unergründlich und starr. Kein Frohlocken, keine Genugtuung leuchtete aus ihrem Auge. Nichts verriet den sie umgebenden, beobachtenden Frauen ihre Meinung. Beherrscht und unbewegt blieb sie, wie in allen diesen Stunden der furchtbaren Flucht, des sie umströmenden Hasses und der unverhohlenen Feindseligkeit. Nur ihre feinen Nasenflügel zuckten, als nüsterten sie, Raubtier vor dem Sprunge, den Dunst der nahen Beute. und ihre Lippen, ihre Zunge formten unwillkürlich die gewichtigen Worte. Der Erste. Die Nähe des Feindes wurde gemeldet, die Heeresleitung beschloss, ihm entgegenzurücken. Das ermöglichte bei ungünstigem Ausgang den Rückzug in die Festung, auch hielt Joab das offene Feld in der Nähe von Manahaim nicht für günstig. Der Gegner war in der Überzahl und besser ausgerüstet, man musste also verdecktes, schwer unübersichtliches Gelände suchen, um über die Geringfügigkeit der eigenen Truppe zu täuschen, Hinterhalte zu legen, den Zermürbungskampf zu führen. Im dickichten Walde von Ephraim wollte er die Schlacht aufnehmen. David erbot sich mitzuziehen, aber die Feldherren lehnten ab. Er müsse in Sicherheit bleiben, im schlimmsten Falle von der Stadt her die Fliehenden aufnehmen. In Wirklichkeit schien ihnen der wimmernde Greis, der nach dem kurzen Aufflackern seiner Kräfte wieder in Apathie zu fallen drohte, nur ein Hindernis. Es ließ sich kaum verbergen, dass er nur noch als Attrappe brauchbar war. Vor den Toren der Stadt nahm er die Parade ab, bat Seba zu seiner Rechten, bereit ihn zu stützen, wenn er zusammenklappen sollte. Zu seinen Füßen kauerte Abisag von Sunem, aber ihn fröstelte trotz ihrer und trotz der sengenden Sonne. Er entließ das Heer mit den mechanisch geläufigen Bewegungen des Grußes. Wie sehr aber seine Gedanken schon auf Wallfahrt gingen, bewies er dadurch, dass er zum letzten Abschied den Feldherrn nichts anderes zu sagen wusste als: »Schonet mir den Jüngling Absalom!« Die ganze Umgebung hörte es. Er nannte ihn nicht Sohn, nur Jüngling, als sei er ein Fremder, aber alle drückte es, dass die Gefühle des Vaters stärker als die des beleidigten Königs waren. Seine Sorge flog nicht mit denen, die für ihn zu sterben sich bereiteten, sondern flatterten um das Leben des Feindes. Bathseba hätte den weichmütigen Schwächling am liebsten zur Vernunft zurückgezerrt. Lief diese Sache gut aus, so musste ein rasches Ende herbeigeführt werden, so ging es nicht weiter. Ein Blick auf die Gesichter von Joab und Abisai beruhigte aber ihre Empörung. Sie nahmen den Abschiedswunsch des Königs entgegen, ehren, unbewegt die Gesichtszüge wie stets. In ihren Augen aber war ein verdächtiges und gefährliches Flimmern, das das Herz der Königin schneller schlagen ließ. Ein furchtbares Feuer, das dem hochverräterischen Prinzen nichts Gutes verhieß. Joab, der die Versöhnung zwischen Vater und Sohn herbeigeführt hatte, fühlte sich offenbar aufs Schwerste verletzt und hintergangen durch den heimtückischen Abfall von Absalom. Geriet er in seine Hände, dann mochte ihm Jahwe beistehen und milde sein. Von Joab war auf Gnade nicht zu hoffen. Nur der dritte Oberkommandierende Itai, der die Kreti und Pleti, Gatiter und sonstigen fremden Landsknechte befehligte, nahm auch diesen Befehl des Königs mit dem gleichen Ausdruck stumpfen und unnachdenklichen Gehorsams auf, wie jeden. Er und seine Leute hatten ihr Leben für Sold verworben. Der König zahlte für ihr Fleisch und ihre Knochen, nährte, kräftigte und kleidete ihren Körper, er gehörte also ihm. Ob er ein Feind ihrer eigenen Heimat gewesen oder noch war, bekümmerte sie nicht. Ihre Aufgabe war es, für ihn zu kämpfen, ihn mit ihren Leibern zu schützen gegen jedermann, wenn es das Kriegsgeschick gebot, auch gegen eigene Landsleute, Vater und Mutter. Sie waren keine Ahnen des Warum und keine Enkel des Wozu. Ihre Sache war einfach. Sie dienten, fochten, starben. Zu jener großen Rasse gezähmter Wildlinge gehörten sie, menschliche Haustiere, die die Klugheit der Könige oft aus fremden, zank- und abenteuerlustigen zuweilen auch aus den eigenen Völkern sich heranbändigt. Dann tragen sie die Scheuklappen, Disziplin und Manneszucht, werden gut gefüttert und in zweckdienlichen Stellen gehalten, vor der Ansteckung durch Ideen aber sorgsam bewahrt. Sich ihrer völlig zu versichern, drehte die Weisheit der Regierenden aus kümmerlichen Phrasen, veralteten Begriffen, verlogenen Sentimentalitäten den festen Zaum des Kadavergehorsams und der Stupidität. Um ihre Ohren knallt die Jenseitspeitsche der Gottesangst. So lernen sie die hohe Schule der Vertierung. Ende von Abschnitt 28, gelesen von Alice Stein.